Das sind unsere Themen. Laster auf B6 umgekippt, Public Viewing in Nienburg und Kreerweg ab heute gesperrt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr standen am Freitag vor der Aufgabe, einen Lastwagen wieder aufzurichten. Dieser war auf der B6 in Richtung Bremen, Höhe der Auffahrt Lemke, in den Graben gekippt. Dabei wurde die Leitplanke umgebogen. Der Fahrer erlitt ersten Informationen zufolge nur leichte Verletzungen. Die Auffahrt in Richtung Bremen wurde einige Stunden lang gesperrt. Ein Kran konnte letztlich den schweren Wagen aus dem Graben befreien. Über Unfallursache und Schadenshöhe war vorerst nichts bekannt. Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Beim Public Viewing am Bürgermeister Starnwall in Nienburg sahen erneut mehrere tausend Nienburger das bislang beste Spiel von Jogis Elf. Heute um 18 Uhr entscheidet sich der nächste Gegner der Deutschen, Spanien oder Italien. Die Meinungen der Nienburger, auf wen Deutschland lieber treffen sollte, sind gespalten. Ich würde Spanien sagen, weil Deutschland gegen Italien nicht so gut spielen kann, weil die einfach mit der Juventus-Verteidigung einfach schon viel zu gut aufgestellt sind, seit Jahren schon. Wenn dann eher Italien, weil sie nicht so nach vorne spielen wie die Spanier. Lieber Spanien, ich glaube, die liegen uns besser. Es wäre ja schon cool, wenn wir die Italiener mal auf dem großen Turnier besiegen könnten. Wenn dann Spanien, damit die Deutschen auch zeigen können, was sie können. Das Viertelfinalspiel der Deutschen ist Samstag um 21 Uhr. Das Public Viewing wird erneut am Bürgermeister Starnwall in Nienburg stattfinden. Im Zuge der Kreisstraße 3 in der Ortsdurchfahrt Nienburg beginnen ab heute die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Die Maßnahme umfasst den Ausbau und den Wiedereinbau der Deckschicht und der Asphalttragschichten der Fahrbahn. Weiterhin ist die Erneuerung der Rinnen sowie der städtischen Gehwege geplant. Der Kreerweg ist somit ab heute 3 Wochen lang unter der Woche halbseitig gesperrt, an den nächsten beiden Wochenenden vollgesperrt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.